Hallo und herzlich willkommen zu Gravel Podcast am 14.06.2020. Heute wieder mit dabei Biking Tom. Tom, grüß dich. Ja, hallo, guten Abend, Pascal. Ja, ich bin Pascal, Gravel News, und wir haben heute ein paar spannende Themen. Nein, Quatsch, keine Mehrzahl. Wir haben ein spannendes Thema mit dabei. Mal gucken, was sich noch so alles ergibt, ne? Ein spannendes Thema dabei. Der Tom war viel unterwegs. Viel? Naja, eine Tour ist ja nicht viel, ne? Eine Tour gemacht ist ja nicht viel, sagt man, ne? Wo warst du denn Schönes? Ja, ich war im Erzgebirge unterwegs. Erzgebirge. So, lass uns mal gucken. Was gibt's im Erzgebirge? Wer nach Erzgebirge googelt, findet den, oh Gott, komischer Name. Stoneman kriegt man ja noch hin, ne? Also Stoneman, das ist ja echt viel ein Begriff. Aber dann Mirikidi. Wie gesagt, hört sich an wie eine komische Brause, aber Mirikidi, was ist das? Das ist eine 290-Kilometer-Tour durch den tschechischen Egergraben und über den Erzgebirgskamm. Wäre es gewesen, ne? Wäre es eigentlich gewesen, ne? Das wäre es eigentlich gewesen, ja. Das wäre es gewesen. Schade, aber du warst trotzdem Erzgebirge, weil ja, wir haben Corona-Zeit immer noch, und deswegen hat sich der Tom mit einem Kumpel dort eingenistet und hat sich angemeldet zur C-Tour. Kein C-Promi, sondern zur C-Tour angemeldet. Erzähl mal, was ist das für eine Tour? Was macht man da genau? Was ist das überhaupt? Also eigentlich ist das ja so ein bisschen abseits unseres Themas von Graveln. Mhm. Das ist tatsächlich eine reine Rennradtour. Oh Gott, Rennrad. Okay, das war's. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Gravel Podcast. Nein, komm. Ach, wir sind ja alle sehr nachsichtig. Ja, Rennradtour, mein Gott. Ist halt so. Ja, also das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, wie mein Kumpel Jens und ich festgestellt haben. Ja, es geht über 290 Kilometer und ja, offiziell zumindest, und 4.900 Höhenmeter. Wobei am Ende wurden das ein paar Kilometer mehr, etwas über 300 und knappe 6.000 Höhenmeter. Ja, ist das ein Rennen? Nee, das ist... Aber das ist ja nicht, ne? Genau, das ist nämlich kein Rennen. Das ist so saisonbedingt. Das kann man machen zwischen Mai und Ende Oktober. Mhm. Und jeder ist da frei in seinem Starttag. Also ist jetzt nicht, dass da 2000 Leute auf einen warten und dann zusammen losgeprescht wird, sondern jeder kann da still, klammheimlich und leise für sich losfahren. Man meldet sich natürlich offiziell an, wann man das machen möchte. Da hat man die Wahl halt, ob man das in 1, 2 oder 3 Tagen machen möchte. Das gibt dann hinterher Gold, Silber, Bronze. Das ist ein richtiger Veranstalter auch dahinter. Das ist nicht nur hier der Klein Peter, der hat einen GPX, sagt, hier, fahrt mal da hinterher und schön ist, ne? Das ist von Roland Stauder ist das gemacht worden. Das ist ja so eine, glaube ich, Mountainbike-Legende. Ursprünglich ist dieser Stoneman auch eine Mountainbike-Veranstaltung. Da siehst du, kommen wir doch schon Gravel-Gegend hin. Ne? Ja. Das ist doch schon, ne? Ja, da haben wir so langsam, aber sicher die Brücke. Siehst du, da haben wir es doch. Und ja, also das ist dann so eine Geschichte, wie gesagt, also kann man fahren, wann man möchte. Und man holt sich dann an einem Checkpoint seine Startunterlagen ab. Das ist so eine Art Stempelkarte, die man an verschiedenen Checkpoints dann abstempeln lassen muss. Das sind so schöne Infotafeln, die dann am Wegesrand stehen. Da ist so eine Art Locher angebracht. Stanzt man ein Loch rein und dann, wenn man die Runde durch hat und alle Gebirgszüge und Checkpoints, ja, fertig gemacht hat, gibt man die Karte ab und dann kriegt man halt auch seine kleine Belohnung, wenn man die denn dann auch möchte. Das ist alles freiwillig. Das habe ich auf den Bildern gesehen, diese Stempeldinger. Weißt du, woran mich die erinnert haben? An meine Kindheit mit den Eltern wandern in den österreichischen Bergen. Da gab es auch sowas. Doch, da gab es auch so Stempelkarten für die Kinder hier vom, ich glaube, vom Verkehrsamt, und dann konnte man die ganzen Almen da oben, die, wenn man die abwandert, überall waren so kleine Stempelkarten, wie so Locher, wo du dann ablochen konntest und teilweise aus Stempel, die draufstempeln konntest, dann hast du ja dann deinen Almdudler oder deinen Kaiserschmarrn da abgeholt irgendwo. Das kam mir direkt bekannt vor. Sehr cool. Nee, also das hatte ich bisher noch nicht so irgendwo gesehen. Finde ich aber eine ganz schöne Geschichte. Die Sache ist dann halt auch so, wenn man das macht, bekommt man 3 Tage vorher ungefähr den offiziellen GPX-Track zugeschickt per E-Mail. Mhm. Da sind dann aber auch zum Beispiel ganz aktuelle Verkehrsinformationen drin, ob da an Straße Pillepalle irgendwo eine Baustelle ist mit Umleitung oder sonstiges, kriegt man ziemlich tagesaktuelle Infos noch, weil da steht ja nirgendwo einer, der das kontrolliert, wenn wir da vorbeifahren. Genau, ihr seid ja auch offiziell, ihr seid alleine auf euch gestellt, also jeder, der mitfährt, genau. Der ist halt, ja, der fährt halt nur dem dummen GPX nach und dann hätte ich nicht theoretisch, gedacht, dass der schon, okay. Theoretisch, ja. Ne, und die sind da echt ziemlich up-to-date. Wenn man bekommt per E-Mail dann auch noch ziemlich tagesaktuelle Informationen dazu. Und am Tag selber kann man meistens über Facebook dann auch noch ganz aktuelle Informationen abgreifen, wenn es denn welche gibt. Okay, das heißt, Die haben auch eine eigene Facebook-Gruppe oder Seite, wo man sich dann... Die ganz offizielle Seite, ja. Ah, okay. Die muss ich mal angucken. Die habe ich nicht gefunden, die ist in der Vorbereitung. Also das ist, ist gut organisiert. Gibt's nichts. Und die sind halt auch so weit, dass die Partner haben an Hotels, wo man übernachten kann. Und da ist man halt ziemlich frei in seiner Wahl. Ach cool. Hotel, da kommen wir gleich auch noch zu, das ist ein Thema. Wo ist das Ganze überhaupt? In Deutschland? Wir sind gestartet in Oberwiesenthal. Mhm. Das ist, wenn man auf der anderen Straßenseite geht, ist man schon praktisch in Tschechien. Ah, okay, das heißt im östlichen Teil Deutschlands, okay. Ja, so gesehen ja. Mhm. Das Lustige war, am Vortag, bevor wir gestartet sind, sind wir natürlich da ein bisschen durch den Ort gelaufen und dann gehen natürlich nur so ganz kleine Straßen eigentlich rüber nach Tschechien, war natürlich auch ein Schlagbaum drüber und dahinter waren dann Verkäufer, die wollten tatsächlich den deutschen Grenzgängern noch Zigaretten verkaufen. Auch wo man nicht rüber durfte, ne? Das waren aber allerdings die chinesischen Tschechen. Ach die, ja, die habe ich auch schon kennengelernt, ja. Okay. Das war schon sehr skurril. Okay. Ja, aber Oberwiesenthal ist natürlich auch bekannt für seine Skisprungschanze. Mhm. Jens Weißflog ist vielen ein Begriff. Der kommt aus dem Ort und hat da auch ein Hotel. Gehört eigentlich auch zu den Logis-Partnern vor Ort. Da gibt es halt einige. Ja. Das ist eigentlich so. Das heißt, Oberwiesenthal ist wirklich das offizielle Staat eigentlich. Also da kriegst du die Startunterlagen, kriegst du dann da. Ja, also man kann sich aber theoretisch aussuchen, von wo man startet. Dann kann man auf der Karte gucken, wo ist ein Partnerhotel, der die Startunterlagen ausgibt. Okay, und dann das heißt, läuft man da eben um die Ecke hin. Genau. Okay. Das heißt, wenn ich sage, ich starte jetzt an Checkpoint 3, da habe ich ein Hotel, da starte ich, da fahre ich halt die Runde halt von da, von Anfang bis zum Schluss, da wird es auch dahin geschickt. Genau. Funktioniert das heißt, man kann gut. Überall einsteigen? Theoretisch ja. Also das ist eigentlich eine schöne Sache. Interessant, da kann man sich ja die ganzen Höhenmeter selber, das ist ein Plan, dass man zum Schluss noch Abfahrten hat, ne? Solche Theorie. Ja, also wobei ich ja sagen muss, Start und Ziel war jetzt schon verdammt ideal. Also das hat schon echtes Highlight. Also ist lohnenswert, uns auch zu empfehlen von dir aus. Ja, definitiv. Also Oberwiesenthal besitzt ja halt auch den höchsten Berg Sachsens, den Fichtelberg mit 1215 Metern. Und wenn man den am Ende dann nochmal hochfährt, das ist schon, ist schon ein Traum. Das ist eigentlich so praktisch wie so eine Abschlussprüfung. Ne? So, wo man wirklich weiß, wenn ich da oben bin, dann habe ich es wirklich geschafft. So. Dann hast du es geschafft. Da kannst du den Schrei loslassen und dann bist du da. Ja. Von da aus noch ein weiter Weg sein. Auch von da aus kannst du noch runtergehen, ne? Ja. Also die Abfahrt natürlich dann runter im Ort, die ist ziemlich sensationell. Bombastisch. Okay. So, das heißt, du hast ja ausgesucht, so, ich will Stoneman werden, ich fahre die Stone Mirikidi, hast dich angemeldet da, hast gesagt, ich nehme ein Starterpaket. Ich will das GPX haben. Was kriegt man noch, wenn man sich da anmeldet, alles zu diesem Stoneman? Was kriegt man also veranstaltet? Man kriegt da halt so einen typischen Goodie-Beutel. Da ist halt noch eine Trinkflasche drin, da ist die Stempelkarte drin. Müsli-Riegel. Ich glaube, Gummibärchen waren da noch drin. Sowas in der. Oh, alles klar. Sehr gut, sehr gut. Nee. Das offizielle Roadbook dazu. Wo nochmal die ganzen Höhenprofile aufgelistet sind. Also richtig so gebunden Papier, so richtig? Ja, es ist eher so eine Fallbroschüre. Ah, okay. Die man sich vielleicht nochmal hinten in eine Trikottasche packen kann. Okay. Aber ich würde sagen, die wird ziemlich nass am Rücken. Kann man die dann brauchen, wenn sein GPX ausfällt? Wenn man allein unterwegs ist und sein Navi sich nicht verlässt, kann man danach fahren? Grob. Okay. Also man sollte schon den GPX-Track irgendwo gesichert haben. Entweder nochmal auf dem Smartphone oder halt normalerweise wirklich mit dem Navi fahren. Die Karte ist so grob. Da hat man halt ein paar Anhaltspunkte, aber so wirklich ist man sich da nicht sicher, ob man noch auf den Track ist. Okay. Aber trotzdem, also es funktioniert einwandfrei. Also empfehlenswert mit Navi zu fahren, also irgendein hier. Definitiv. Name it, Wahoo, Garmin, was auch immer. Ja. Okay. Oder Handy mit einem großen Akkupack. Ja, da braucht man wirklich, glaube ich, einen großen. Für 2 Tage, ja. Genau, 2 Tage, du sagst es. Das sind ja über 300 Kilometer. Was waren das? 6000 Höhenmeter? 6K? Ja. In 2 Tagen. Ist das Standard, dass man das in 2 Tagen fährt? Oder ist das vorgegeben, obwohl es kein Rennen ist? Im letzten Endes kannst du es ja machen, wie du es willst. Also die sportliche Herausforderung ist natürlich halt 1, 2 oder 3 Tage. Und wie gesagt, wie ich eben schon erwähnte, gibt es dann halt Gold, Silber, Bronze. Mhm. Und man muss halt gucken, wie fit man ist. Ne? Man muss sich schon ein bisschen einschätzen können, ob man das wirklich an einem Tag schafft. Also ich habe am Ende vom Hotelier gehört, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Leute, die das an einem Tag fahren, beziehungsweise sogar 2-mal. Also da habe ich dann meinen allerhöchsten Respekt vor. Ich möchte auch nicht wissen, was das für Leute sind. Es muss irre sein. Also das an einem Tag 2-mal zu fahren. Also an einem Tag 2-mal? An einem Tag. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist noch irre. Da sind wir wieder bei Ultradistanz und genau, Ultrahöhenmeter und total bekloppt. Aber ehrlich, über 600 und dann, was haben wir, 12.000 Höhenmeter? Ja, ich glaube, das ist dann eine ganz andere Spezies von Radfahrer, als wir sind. Ja. Das ist eine andere Liga. Aber noch zurück, das heißt, wenn man sich anmeldet, dann entscheidet man sich auch, also muss man sich entscheiden? Oder muss man sagen, so, ich will jetzt den Mirikiri, ich wollte schon Daikiri sagen, ja, den Mirikiri, will ich den jetzt in 2 Tagen fahren? Muss ich es mit Anmeldung schon sagen? Und dann wirst du auch dann so, geratet oder gemessen? Genau. Also du entscheidest dich halt bei der Anmeldung. Ich meine, das kannst du auch einen Tag vorher machen. Mhm. Oder ja, also die brauchen vielleicht auch ein bisschen Vorlauf, aber kannst du relativ kurzfristig machen. Mhm. Und dann ist das auch kein Problem. Also wir haben uns entschieden halt aufgrund unseres Trainings, was wir bisher im Frühjahr gehabt haben. Um Gottes Willen. Da war nur Respekt, ne? Das ist ja Respekt. Nee, also 2 Tage ist schon eine Ansage für uns Hobby-Radfahrer. War auch wirklich bei mir mein erster Gedanke, wie ich es gelesen habe, wie ich angefangen habe, deinen Bericht zu lesen, der heute veröffentlicht worden ist. Dachte ich, wow, ich hätte es wahrscheinlich in 2 Tage versucht. Habe ich gelesen, jo, du hast 2 Tage angemeldet. Das ist, ich glaube, das ist für einen ambitionierten, wie heißt es so schön, Amateurprofi, ist das schon mal nicht schlecht, ne? Ja, also ich sehe es wirklich als sportliche Herausforderung. Mhm. Und wer vielleicht schon mal im Erzgebirge war, der weiß, das sind knackige Anstiege. Dieses permanente rauf, runter, rauf, runter, da frisst man ganz schön Körner. Also 2 Tage ist das schon. Ja noch, ne? Das Wetter war ja auch einladend, ne? Damit hatten wir natürlich super Glück, ne? Also da haben wir uns, glaube ich, die 2 besten Tage ausgesucht in der Woche. Mhm. Tag vorher, als wir angekommen sind, war es noch grau und so ein bisschen nieselig, ein bisschen Regen kam noch runter und am nächsten Tag war strahlend blauer Himmel. Perfekte Temperaturen, nicht zu warm, angenehm. Schön. Und so fährst du natürlich dann ziemlich motiviert erstmal los. Ne? Okay, das heißt, du machst motiviert die Silberstrecke bei Sonnenschein. Ja. Silber bei Sonnenschein. Zaubert dir natürlich direkt ein Lächeln ins Gesicht. Ja, klar. Wenn du dann die ersten Meter fährst und Track, der beginnt ja dann auch da direkt am Start in Oberwiesenthal. Und du merkst, die Wege, die sind einfach super zu fahren schon am Anfang. Du hast schon schön diese Fernblicke direkt und du bist da voller Freude und dann kommt der erste Anstieg und du denkst, jopp, und davon kommen noch einige. Aber das sind halt alle gut ausgebaut, gut asphaltiert. Das, wie du sagst, ist ja Rennradstrecke. Das ist ja was anderes als die MTB-Strecke. Also Kumpels von mir, die den MTB gefahren sind, die hatten übrigens da, die haben den 3 Tage gefahren, die hatten nur Regen gehabt. Ich erinnere mich gerade dran, die hatten nur Regen. Ja, ich glaube schon, dass das dann nicht ganz so viel Spaß macht. Nicht wirklich. Nee, aber also die Straßen, der Gesamtzustand in dem Landstrich da ist ein Traum. Also von so einem Asphalt können wir hier im Ruhrpott nur träumen. Da sind keine Huckel, das ist einfach glatter neuer Asphalt. So muss man sich das vorstellen. Also wer Rennrad fährt, der sollte einfach mal in der Gegend rumkutschern, muss nicht unbedingt den Stormen machen. Der findet überall allerbeste asphaltierte Straßenwege, einsame Straßen vor allen Dingen, kaum befahren. Wir hatten jetzt ein bisschen das Pech. Wir sind Pfingstmontag gestartet, kannst dir vorstellen. Oh. So ein paar Motorradausflügler waren da. Ja, die sind stinkend ärgerlich. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man in den tiefen, schmalen Tälern unterwegs ist, dieser Abgasgeruch, der bleibt da ein bisschen länger in der Luft stehen. Also fand ich da nicht so toll, obwohl es sich eigentlich nur im Rahmen hielt mit den Motorrädern. Es war übersichtlich noch trotzdem. Okay, stimmt, du warst bis auf Pfingsten gestartet, stimmt. Ja, das, na gut, ist ja nur ein Tag gewesen. Dienstag mussten ja alle wieder arbeiten, ne? Genau, da war es dann nicht ganz so viel mit der Luftverschmutzung. Okay, wie bist du denn da angereist eigentlich? Oder wie kann man denn Oberwiesenfeld, ich sag mal, anreisen? Ist das so verkehrsgünstig gelegen mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Rad anreisen sogar? Wenn du lustig bist, kannst du natürlich mit dem Rad anreisen. Aber mit dem Rad anreisen ist dann, oder mit dem Rennrad viel mehr anzureisen, ist natürlich auch eine Herausforderung. Wir sind also tatsächlich klassisch mit dem Auto angekommen. Es gibt wohl Bahnverbindungen, aber das ist wohl alles ein bisschen kompliziert, weil das ist schon ziemlich äußerster Osten oder ziemlich östlich, im östlichen Teil Deutschlands. Ist ein bisschen schwieriger. Wie oft mit der Bahn? Mit 8-mal umsteigen und 7 Verspätungen? Ja, wahrscheinlich. Irgendwas hatte ich mal geguckt, spaßeshalber, aber also da verliert man dann schnell die Lust. Also, da geht zu viel Energie drauf. Okay. Wir sind tatsächlich mit dem Auto angereist. Wir durften das am ersten Hotel auch stehen lassen. Mhm. Für 2 Tage war überhaupt kein Problem. Und muss ich mal erwähnen, Schwarzes Ross in Oberwiesenthal. Also ist kein Partner des Stoneman offiziell, aber für uns, für den Jens und mich war es optimal, sehr freundlich, zuvorkommend. Die Küche einfach nochmal geöffnet, weil wir Hunger hatten. Solche Geschichten, also das hat man halt auch nicht oft. Okay, war sehr, sehr nett. Die machen das nochmal mit, die bieten Partner an, gerade im Bereich Hotels, weil du sagst gerade, die bieten, also die sind nicht gelistet als Partner von denen. Ich habe gesehen, so eine ganze Liste von Hotels, die anbieten. Wie läuft das denn ab? Die sind alle Partner und man kann da einfach anrufen und sagen, hier, ich mache den Stoneman, gib mir ein Zimmer, mach mir einen Spezialpreis, gib mir ein Zimmer. Du kannst dein Fahrrad unterstellen, du kriegst da deine Fahrrad-Goodies, zum Beispiel mit einem guten Abstellraum, mit einem speziellen Frühstück oder so. Ja, also so muss man sich das vorstellen, ne? Wie man sich das so unter Partnerhotels dann auch vorstellt, so Bed and Breakfast und sichere Unterstellmöglichkeiten. Wir haben sie nicht in Anspruch genommen. Wir haben das selber für uns gebucht. Ist aber auch kein Problem. Also das kann jeder gucken, wie er mag. Mhm. Also da ist man echt nicht gebunden. Man kann auch Gepäcktransfer in Anspruch nehmen. Habe ich auch gelesen, ja. Ist das auch eine nette Geschichte? Begriffen oder ist das aufpreismäßig? Nee, da muss man wieder für bezahlen. Okay. Also wir haben tatsächlich so Bikepacking mit Rennrad gemacht, unsere Tasche hinten dran geklemmt. Du hast nur hinten, ne, die Arschrakete gehabt, ne? Genau, also wirklich nur das Allernötigste da hinten rein. Den meisten Platz haben die Schlappen für Dusche abends in Anspruch genommen. Naja. Ich suche auch noch ganz dünne Flipflops, suche ich noch, die ganz, ganz minimal sind. Irgendwie hat mir ein Bekannter mal welche gezeigt, da hat er so eine, die Sohle mit einer Säge sogar noch so halb durchgesägt, die Sohle, dass das Ding noch so halb so dick ist. Ja, irgendwie so, man müsste so Latschen zum Klappen haben, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. So ein paar alte Gummireifen irgendwie zurechtschneiden. Irgendwie sowas. Aber halt so Bikepacking-Geschichten am Rennrad, habe ich gemerkt, ist nicht ideal. Auf Strecke. Man merkt es hinten. Woran hast du gemerkt? Wackeln? ja, gerade wenn du im Anstieg im Wiegetritt gehst, da wackelt das ein bisschen mehr, obwohl alles ziemlich stramm gespannt ist. Das auf dem Gravelbike ist das wieder was anderes. Genau, da machst du ja nicht so Wiegetritt und gib ihm auf Tower, du machst einfach, dann wackelt halt ein bisschen was. Ne? Ja, und selbst wenn du da mal im Wiegetritt gehst, ist es halb so wild. Also beim Rennrad ist es dann schon ein bisschen, da muss man schon genau darauf achten, wie man was da reinpackt. Die schweren Sachen halt mehr Richtung Sitzrohr. Ja, sollte man ja sowieso machen, ne? Die schweren Sachen ganz tief hinten unten rein, leichten Sachen oben drauf. Ja. Sag mal so leicht. Ich habe es auch schon falsch gepackt, weil es einfacher war zum Entnehmen. Wäre da nicht so eine Lenkerrolle einfacher gewesen? Nee, also für mich persönlich glaube ich, wäre das nichts. Weil das schränkt vorne doch auch ein bisschen ein. Okay. Weil ich denke mal, beim Rennrad braucht man mehr die Agilität. Mhm. Ich glaube, das wäre einfach ein bisschen Ungelenk in der Lenkertasche. Okay. Finde ich. Also wenn ich die Abfahrten dann nehme, da brauche ich da vorne nicht noch zusätzliches Gewicht. Also die waren schon manchmal ganz schön im Höllentempo. Ist natürlich auch eine Frage der Aerodynamik, ne? Ja, definitiv. Mhm. Also, nee. Also für einen Tag mal hinten so eine Arschrakete dran ist okay, aber es wäre jetzt nichts für mich, wenn ich jetzt durch halb Deutschland fahren würde. Okay. Wäre irgendwie keine Option. Okay. Aber na gut, also aber wir sind da richtig schön gestartet, voller Motivation und wenn man dann auch so die ersten Checkpoints gesehen hat, die richtig eigentlich mit viel Liebe zum Detail ausgesucht worden sind. Wie sehen die aus, die Checkpoints? Sind das dann sind das Häuser, sind Hotels oder sind das einfach nur Plakate? Das sind so Infotafeln, wie du auch für Wanderer hast. Die sind halt daneben praktisch aufgestellt, so in der gleichen Größe. Die kann man einfach nicht übersehen. Sei denn, Man könnte. Man findet die Abfahrt so geil und rauscht einfach dran vorbei. Also da war ich froh, dass der Jens bei mir war an einem Punkt. Hat gelesen. Kann schon mal schnell vorbei sein in Euphorie, okay? Das geht ganz schnell. Aber normalerweise kann man die halt einfach nicht übersehen. Mhm. Sind immer super zugänglich. Und halt, da sind viele Infos dann zu der Ecke, wo man da gerade ist. Kann man schön lesen. Man sieht die Höhenmeter bis zum nächsten Checkpoint, da nochmal aufgelistet. Ach, so als Zwischenschritt einfach nur, als Motivation. Auch übrigens, der nächste ist nur 2000 entfernt. So ungefähr. Okay. Wobei die Checkpoints sind wirklich von den Abständen her sehr gut ausgewählt, sodass man eigentlich mal ein ganz gutes Gefühl hat. Bis zur nächsten Pause ist es nicht ganz so weit. 30, 40 Kilometer auseinander, das ist schon ganz okay. Okay. Das ist, ja, für ein Rennrad. Das hört sich ja echt gut geplant an von denen. Also, ja, muss man sagen. Also, so wie ich das verstanden habe, ursprünglich geht die Route ja eigentlich auf deutscher Seite hoch und auf tschechischer Seite zurück. Mhm. Und durch Corona war ja die Grenze nach Tschechien dicht oder genau, ist immer also, noch. Ja, auf der Karte kann man ja eigentlich sehen, dass es ja eigentlich halb-halb ist, ne? Also Hälfte genau. Deutschland, Hälfte Tschechien, ja. Genau, und jetzt muss man sich das so vorstellen, wir hatten gedacht, okay, wir warten bis zuletzt, was dann offiziell gesagt wird, ob man das fahren kann. Und dann hatten wir gesehen, ist kein Problem, die haben eine Route auf deutscher Seite zurückgeplant. Das nennt sich dann C-Route. Mhm. Und das ist dann wohl relativ in kurzer Zeit passiert. Ich meine, die mussten ja auch die Strecke auswählen. Die mussten die Infotafeln machen. Stimmt, klar. Scouten, also GPX bereitstellen, aktualisieren. Das genau. ist ganz schön Aufwand, ne? Ja, finde ich eigentlich schon. Also stimmt, von daher ziehe ich echt den Hut. Hab ich gar nicht dran gedacht. Super gemacht. Stimmt. Ich dachte, komm, ja, machst du mal eben eine neue Strecke. Aber ja, natürlich. Checkpoints aufstellen, Hotels raussuchen, Partner finden an Hotels. Also so habe ich das verstanden, dass das halt wegen Corona dann so gemacht wurde. Und ziehe ich den Hut vor. Also muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Respekt. Und der Jens und ich, wir haben auch gesagt, also nach Beginn des zweiten Tages und den ersten ein, zwei Checkpoints, die Route ist sogar noch besser als auf dem Hinweg, am ersten Tag. Okay. Aber es ist Ansichtssache. Also die Streckenführung ist bis auf wenige Ausnahmen, wo es mal ein bisschen mehr Verkehr gibt, wirklich absolut top. Ich habe es gesehen, also landschaftlich, gut, du hast halt wahrscheinlich dann die Kirschen, die Rosinen daraus gepickt, irgendwie mit die Bilder gemacht hast. Das sah natürlich bombastisch aus. Auf deinem Blog hast du ja Bilder gepostet und übrigens, wie ich finde, sehr schön Bericht geschrieben. Chapeau, sehr schön. Liest sich verdammt gut und schöne Bilder. Dankeschön. Also landschaftlich sah das da wirklich gut aus, aber du sagst, es geht natürlich auch natürlich ein bisschen durch Städte durch, ne? Ja, Städte ist zu viel gesagt. Städte, in Anführungsstriche, okay. Das sind aber wirklich kleine, verschlafene Dörfer, ja, aufstrebend. Oh, ich will da keinem zu nahe treten. Also man merkt halt alten Charme in den Dörfern, sagen wir es mal so. Da ist so ein, oder ich, wie habe ich es auf dem Blog genannt, morbider Charme. Morbider Charme, den habe ich mich dran erinnert, ja. Sehr schön. Naja, also du hast teilweise da so kleine Häuschen, die architektonisch auch gar nicht so uninteressant sind. Mhm. Du fährst dran vorbei und denkst, also das Gras davor ist eigentlich zu hoch, dass da noch einer wohnen kann. Aber in den Fenstern sind noch Gardinen. Wohnt da noch einer oder verkommt es gerade nur im Obergeschoss? Kommt noch Qualm aus dem Kamin, steht noch ein Auto davor mit einem Kennzeichen, was kein Trabi ist oder so. Also ist schon, es ist halt so, ne, in dem Landstrich da. Klar, die Jugend will woanders hin, in Großstädte. Und da bleibt halt irgendwo was auf der Strecke. Okay, ja, aber da sind auch ganz viele Häuschen, die schön renoviert sind und schön hergemacht worden sind. Gerade so Altstädte in mehreren Dörfchen. Toll rausgeputzt, Kopfsteinpflaster. Also ist sehenswert, gar keine Frage. Aber so manchmal denkt man wirklich zwischendurch, wohnt da noch einer oder... Was war denn so dein, über den Zaun. So ad hoc, hast du irgendein Highlight, wo du sagst, boah, das fand ich besonders toll oder das fand ich besonders, ich will nicht sagen scheiße, aber besonders negativ, wo ich sagte, boah, da war ich voll am Boden, das ging gar nicht. Sei es Strecke oder sei es Motivation, hoch und tief? Ja, von der Strecke her, wenn ich es jetzt mal negativ sagen soll, ja, war nicht die Strecke selber, sondern halt die Motorradfahrer, die haben mich irgendwann wirklich genervt. Okay. So auf, ja, es ging dann so auf Spätnachmittag zu, die Leute wollten nach Hause mit ihren Kisten. Ja, und wenn man die dann halt so dicht an seinem Ohr vorbeifahren hat, das ist ein bisschen unangenehm. Ja, also das war ein bisschen nervig. Nicht so schön war am ersten Tag nach der Mittagspause, wahrscheinlich eine falsche gegessen. Die schöne Rostbratwurst habe ich gelesen, ja. Die schöne Rostbratwurst und ein schönes Radler und danach war ich dann völlig aus dem Rhythmus. Ja klar, Suppenkoma, dann da ist, da fällt sich was. Und völlig kontraproduktiv, aber man war ja bis dahin gut drauf und völlig egal, super Biergarten, mitten in der Sonne. Urlaub genießen. Nee, hier bin ich, kann alles. Ich wäre auch so. Und dann, da hatte ich dann wirklich mit zu kämpfen. Okay. Und ja, ich kam an dem restlichen Tag dann auch nicht mehr so richtig im Rhythmus. Da musste ich mich schon so ein bisschen quälen. Aber gut, also auch darauf muss man vorbereitet sein. Mhm. Ne? Man weiß, irgendwann kommt ein Punkt, wo man sagt, boah, jetzt fällt es einem aber ein bisschen schwerer. Mhm. Und das war dann halt in dem Moment so. Und ich war dann auch froh, dass ich irgendwann den letzten Anstieg geschafft hatte. Und wir an der Pension angekommen waren. Und als wir da vom Rad gestiegen sind, boah, da tat uns beiden allerdings alles weh. Mhm. Also auch selbst die Knochen, also richtig die Knochen, die Sitzknochen. Ja, die Höhenmeter, da merkst du wirklich alles, ne? Ja, also. Die machen es. Also kann ich schwer beschreiben, weil so ein Gefühl in den Knochen, an den Sitzknochen hatte ich eigentlich noch nie. Und ich habe nur gedacht, also wenn das morgen früh wieder so ist, dann nehme ich mir ein Taxi und fahre. Dann hat es keinen Sinn. Hat man so, ne? Aber nächsten Morgen hat man natürlich seine Schweine und sagt, ne. Oder stolz. Ja, das denkt man in dem Moment und man weiß eh, man fährt. Fit. Genau. Ne? Scheiß auf die Schmerzen, ist einfach egal. So, gehört dazu. Da man muss ein bisschen leiden. Ne? Und das Schöne war dann vielleicht auch, oder eines der Highlights, wir kamen in diese Pension rein, die wir uns da ausgesucht haben, so nach ziemlich genau der Hälfte der Strecke. Da hatten wir dann so 3000 Höhenmeter und 160 Kilometer weg. Mhm. Man kommt da rein. Die wussten gar nicht, dass wir gebucht hatten, so ungefähr. Okay. Der Boden in dieser Wirtsstube ist eigentlich aus nacktem Fels dahingelegt worden. So muss man sich den Boden vorstellen. Wirklich so nackter, glatter Fels irgendwie. Mit wie Feuerstein Lücken. Rausgehauen. Ja, genau so. Weißt du, wo ich kleiner Mann zwischen den Lücken eigentlich versinken kann. Hast du einen Fahrradständer? Kannst du ein Fahrrad reinstellen? Ja, den konnte ich in einer geschlossenen Gaststube hinterher abstellen. Also das, die Räder, okay, die waren safe. Der Jens, okay, hat es einfach mit aufs Zimmer genommen, war auch egal. Egal. Ja, und dann, also die Wirtsstube, die haben uns mal wirklich leckeres Essen gemacht und alles sehr rustikal, aber sehr nett. Und dann kommt man nichts an durch so einen alten, modrigen, nach Rauch riechenden Flur im ersten Stock. Knarzende Treppenstufen. Und dann macht man seine Zimmertür auf. Das ist ja voll modern hier. Ein super Zimmer. Okay. Also würde ich jederzeit wieder buchen. Mhm. Ass rein. Super Bett. Eine perfekte Dusche. Ich schwör's dir, ich bin ja schon viel gereist, ne? Aber die Dusche mit dem Strahl, sowas habe ich noch nie erlebt. Ach, dann sind also ich habe die ganze Zeit Regenwald-Dusche von oben hier so ein. Ne, so richtige Massageduschen, aber vom. Oh, die braucht man dann, ja. Mit so einem perfekten Druck. Also ich habe mir die Oberschenkel massiert, immer, es war ein Gedicht. Also ich habe sehr lange geduscht. Verstehe ich. Und also passte. Also war echt so ein Highlight. Also du kommst da rein und denkst, oh, ja, okay, eher eine Spelunke als eine Pension. Ne? Und dann echt so eine Überraschung. Also jederzeit wieder, echt. Okay. War toll. Wie hieß das? Ja. Was hast du noch wohl unterkommen seit, wie das hieß? Helenenhof. Ich müsste das gewesen sein. Ich werde alles feinsäuberlich verlinken in den Shownotes. Ja, mach das mal. Die Zuhörer könnt alle hier weiter unten, ne? Scrollt ein bisschen weiter runter, da seht ihr gleich die ganzen Links und da ist auch der Helenenhof verlinkt mit Webseite und Facebook-Seite, wenn die eine haben. Thema Webseite. Nee, okay. Und ja, letzten Endes, also man hat natürlich mehr Highlights als Negativerlebnisse, weil auch am zweiten Tag das Wetter komplett perfekt war. Und aufs Rad gestiegen, überhaupt keine Schmerzen gehabt, die Beine waren gut, also ich war da echt guten Mutes. Und dann sind wir losgefahren und dann führte das erstmal richtig wieder einen Anstieg rauf, ging auch alles gut, da kam eine ganz tolle Abfahrt und dann war es eigentlich so eine Hauptstraße, total leer, bester Asphalt und dann sind wir abgebogen Richtung Waldweg und auch perfekter Asphalt und der Kiefernduft, der stach dir so in die Nase. Schön. Herrlich. Also es war echt wieder ein Traum, auf dem Rad zu sitzen. Und ja, perfekt. Also der zweite Checkpoint an dem Tag, das war dann wirklich ein absolutes Highlight für uns. Der war nach einem richtig schönen, knackigen Anstieg. Mhm. Und dann sitzt man da oben auf der Kuppe und kann so weit in die Ferne gucken über Rapsfelder und über den weiterführenden Weg, der genau durch diese Felder führt. Und diese Ruhe da oben, dieses Vogelgezwitscher, also boah, da hätten wir so ein bisschen länger ausgehalten. So, okay, richtig weiter wollten wir erstmal nicht. Also herrlich. Habt ihr Pause gemacht da oder zumindest Fotopause habe ich gesehen? Ja, genau. Da haben wir eine schöne Fotopause gemacht, auch ein bisschen was gegessen und getrunken. Das haben wir uns unterwegs dann oder unser Proviant unterwegs im kleinen Supermarkt aufgefüllt, der da am Wegesrand lag. Also da passte halt alles von der Logistik her. Das wussten wir aber vorher nicht. Okay. Und da muss sich also keiner Sorgen machen. Wenn man in den Dörfern guckt, da findet man halt alles. Alles, was es auch hier gibt. Ja, wie wir in vorhin auch schon mal erzählt haben, wir sind Deutschland, da wird keiner verdursten oder verhungern. Nee, gar nicht. Es gibt vielleicht eine kurze Strecke, wo es ein bisschen eng wird, aber ehrlich, dann gibt es direkt eine Einkaufsmöglichkeit. Sei es Tanke oder sei es ein Edeka oder irgendwas, oh sorry, Name gesagt. Irgendein Laden gibt es, wo du immer auftanken kannst. Ne? Ja, also mit Essen hat man da nicht so viele Probleme. Wer gerne vielleicht Trinkwasser nimmt, irgendwie von einem Trinkwasserbrunnen, da findet man ja sehr, sehr wenig. Das so mal als Tipp im Hinterkopf behalten. Trinkwasserbrunnen so gut wie gar keine. Mhm. Deswegen ja, entweder eine Pension auffüllen oder im Biergarten mal unterwegs. Haben wir auch gemacht. Ist überhaupt kein Problem. Also verhungern und verdursteln tut man da nicht. Obwohl man sich manchmal ein bisschen einsam fühlt, aber das ist kein Problem. Ist ja Corona-Zeit. Deswegen ist ja auch alles. Habt ihr es gemerkt eigentlich? Ich sag mal, die ganzen so Einschränkungen und Maßnahmen für euch, habt ihr immer eine Maske bei gehabt und habt ihr irgendwas gemerkt davon, wo ihr sagt, das war jetzt blöd, wir hätten besser X gemacht oder irgendwas? Ehrlich gesagt, nein. Also okay. Die Hotels hatten ja wieder offiziell offen. Mhm. ein paar Tage, bevor wir halt auch angereist sind. Das war ja natürlich auch wichtig für uns zu wissen, dass das geht. Ja, in den Hotels halt, wie gesagt, nicht. Im Restaurant, ja, muss er ja eher machen, wenn er isst. Mhm. Das einzige Mal, genau, wo wir das halt brauchen, war wirklich Tankstelle, ja, und da halt im Supermarkt. Da macht man das, aber ansonsten, da ist das ziemlich lax gewesen eigentlich. Aber okay, unterwegs brauchst du es halt auch nicht. Bist du in der frischen Luft, triffst ja keinen. Ja, eben. Also von daher war das kein Thema für uns. Okay. Also zu empfehlen, nee, sagst du, das ist ein echtes Erlebnis. Ja, definitiv. Ja, und klar, also der Jens, da muss ich auch den Hut vorziehen. Okay, der kommt aus Frankfurt, der hat den Feldberg direkt vor der Nase, das ist sein Hausberg, den er von klein auf trainiert. Also er ist eine Bergziege im Gegensatz zu mir. Also ich musste wirklich oft kämpfen, an diversen Anstiegen. Rheinländer, unsere ja, Berge sind maximal die Halden, ne? Ne, da, ja, ist so. Ne? Vielleicht komme ich hier nochmal ein bisschen ins Bergische, aber es ist halt nicht so wie im Erzgebirge. Ich bin auch im Bergischen, das ist nichts. Das ist also kein Vergleich. Also ich musste wirklich einen inneren Schweinehund überwinden, mhm, und zum Ende hin, da ließen mich meine Kräfte auch wirklich ja, so ein bisschen im Stich. Und das ist kein Ponyhof, ne? Nee. Aber also die Option jetzt hier aufzugeben oder überhaupt abzusteigen, gab es nicht. Also nee, das ist nie eine Option für mich. Da muss ja jetzt im Bahnhof irgendwo oder nee, ist doch. Ja, ich könnte mir auch ein Taxi nehmen, so, ne, nee, einladen und nee, aber nee, das ist keine Option, weil ich will ja auch Grenzen austesten. Genau. Und genau dafür ist das ja eigentlich auch da. Genau, dann und, kommen wir zur Frage, warum hast du auch gemacht? Ja, Grenzen austesten. Genau. Wie weit kann ich gehen? Perfekt. Wie fit bin ich? Mhm. Am Ende war ich auch super zufrieden mit mir. So ist es nicht. Ja. Kommt dir zu, egal wie deprimierend manche Dinge sind, wie oft man absteigen will, am Ende macht man was, feiern und freuen. Ja, also Tiefpunkt hatte ich wirklich so am vorletzten Checkpoint. Da zog sich die Steigung schon so langsam hin. Und dann sind wir abgestiegen, haben nochmal was getrunken. Da wäre auch ein Biergarten direkt offiziell für den Stormman gewesen. Okay. Den haben, ich weiß nicht, wie so eine Hinterhoflaube, so ungefähr, aber cool gemacht. Okay. Ganz schön. Und wir wussten aber von dem Moment an, wenn wir jetzt weiterfahren, geht's halt nur noch bergauf. Halt Fichtelberg ist halt nicht ganz so klein mit 1215 Metern. Und da ich halt wusste, dass der Jens da doch ein bisschen stärker ist, habe ich gesagt, weißt du was, fahr für dich vor, wenn du meinst, das ist völlig okay. Ich muss hier mein Ding machen, Scheuklappen auf und einfach vor mir hintreten. Und das war dann auch okay. Hat man ja zur Phase, wo man für sich selber fahren muss, ne? Muss man sagen, komm, ja, ich muss mal gerade mein eigenes Tempo finden, ich muss gerade einen Kopf frei kriegen, nicht an den anderen denken, ist der schneller, ist der langsamer, muss ich auf den warten oder haut der ab? Für sich selber muss man ja auch fahren, eine Strecke, finde ich. Ja, wobei es in dem Moment halt auch ein bisschen demotivierend ist, wenn dein Partner da vorweg galoppiert quasi. Ja, das habe ich auch oft, das habe ich auch sehr oft, so, ja. Aber nachher, also zuerst war es bei mir persönlich, war sowas früher immer ein Anspruch. Also, ey, boah, die hauen ab, das ist für mich jetzt, okay, Race ist eröffnet, ne? Ja, man muss festgestellt, aber, ja, nee. Also man verpulvert unnötige Energie, die man für später halt nochmal braucht. Und das ist es. Da bist du außer Atem, hast du eingeholt, sagst, hey, super, ich bin aufgeholt. Und jetzt, ja, das gleiche jetzt nochmal. Und nochmal 3000. Genau. Nee, okay. Und, hey. Ja, also, So im Nachhinein hätte ich vielleicht den einen oder anderen Anstieg besser meistern können, mit mehr Kraft angehen können. So, aber letzten Endes war ich halt zufrieden, muss ich sagen. Also der Jens war dann auf dem Fichtelberg, glaube ich, hat er gesagt, mal 12 Minuten eher oben als ich. 12? Und, okay. Aber, und das, perfekt, obwohl das die Strecke zwischen dem vorletzten Checkpoint und dem Checkpoint oben auf dem Fichtelberg so anstrengend war das absolute Highlight, muss ich gestehen. Du bist gefahren, es ging nur aufwärts, dann kamst du zu einer Baustelle, da musstest du da fahren, jetzt auch keine Autos mehr, du konntest daher fahren. Keiner stört dich, kein Motor, kein Auto. Gar nichts, du bist nur für dich und in dem Moment der Gedanke, du guckst auf oder siehst die Uhrzeit auf deinem Navi, ja, du kommst da oben im besten Abendlicht an. Das war so wirklich so ein leichter Kick wieder, Motivation, boah, so im Sonnenuntergang auf Fichtelberg, geil. Okay, das Mini-Ziel, okay. Ja, das ist so, das spornt wieder so ein bisschen an. Ne? Gibt wieder so ein bisschen Kraft. Und dann fährst du da geradeaus und dann kommt so eine Serpentine, wo du dann einmal so halt links und einmal rechts musst. Kannst aber halt nicht geradeaus gucken, weil da die Bäume hochstehen. Du fährst diese Serpentine, kommst um die Ecke und du siehst eine einzige gerade steil nach oben. Also ich glaube, ich habe von Straße noch nie so eine Wand gesehen. Hört sich bekloppt an, aber der Jens sagte auch, dass der Anblick, den kriegst du auf dem Foto auch nicht eingefangen. Das wollte ich sagen, auf dem Foto, auch was du gemacht hast, das siehst du halt nicht. Ne? Wenn du vorstehst, kannst du das nicht verbildlichen. Nee. Ich habe nur gedacht, das ist jetzt hier mein Ende. Also ist unfassbar. Aber leider geil, ne? Also, leider geil. Leider geil. Also, leider geil. Und der Hammer ist wirklich, du kurbelst da im kleinsten Gang und wünschst dir eigentlich noch einen kleineren herbei. Und wenn in dem Moment, wenn du kurbelst, deine Aufzeichnung auf Pause schaltet, dann weißt du, wie langsam ich da hochgefahren bin. Ja, ich werfe mich mit Stein, ich kenne das. Also da muss ich sagen, kann ich bisher nicht. Also wenn ich fahre, dann bewegt sich da auch was auf dem Tacho, aber wenn der dann automatisch im Pausenmodus geht, also finde ich schon krass. Ich glaube, der fängt bei unter 3 km/h oder irgend sowas an. Ne? Also ist so kurz vorm Fahrrad runterfallen. Kurz vorm Umfallen, genau. Wahnsinn. Also ja, wie lang war der Anstieg? Keine Ahnung. 800 Meter vielleicht. Das aber können 8 Kilometer werden im Kopf, ne? Gefühlt waren es 8, ja. Nein, aber du kommst dann oben über diese Kuppe drüber und das fand ich hinterher, ich habe dieses Foto auf meinem Blog ja auch so unbewusst gemacht, wo das Fahrrad halt auf dem Boden liegt und du siehst hinten eigentlich nur, wie es da runtergeht. Eigentlich wie auf so einer Achterbahn. Ja. Und du weißt, hier fährt kein Auto. Ich konnte meinen Frust in dem Moment rauslassen. Mich hat ja eh keiner gehört. War ja kein Mensch unterwegs. Max war der Hirsch und die Schweine. Ja, nee, und dann steigst du wieder auf und dann weißt du eigentlich, ja, oder du guckst so ein bisschen weiter, du siehst den Fichtelberg und siehst so viel höher, geht's jetzt nicht mehr. Waren zwar noch ein paar Höhenmeter, aber vom Höhenprofil selber, was man sich vielleicht ja auch mal auf dem Navi macht, hat man gesehen, also das Schlimmste war eigentlich jetzt vorbei. Und dann kommt man wirklich oben an und also das ist ein Bild, also habe ich halt auch so auf meinem Blog geschrieben, also das hätte kein Drehbuchautor besser schreiben können. Man guckt in die Ferne, man sieht links den Sonnenuntergang und rechts das Unwetter anziehen kommen, wo die Blitze am Himmel zucken und du bist mitten auf dem Berg. Das ist genial. Cool. Das gibt so das gewisse Gefühl, ne, wo man sagt, wo will ich jetzt lieber hin? Will ich in die Sonne oder will ich jetzt mal einen richtigen Sturm zum Abkühlen haben? Also das ist mein Gefühl immer. Ja, das ist so dieses perfekte Finale eigentlich. Ja. Du bist zum perfekten Zeitpunkt da oben. Da kommt der Vorhang. Eine halbe Stunde später bist du halt im Regen und alles nur grau in grau und so. Von der einen Seite scheint die Sonne, von der anderen Seite pechschwarze Wolken. Und wenn du ganz hinten am Horizont die Blitze zucken siehst, dann weißt du genau, jetzt hast du es geschafft. Perfekt. Also das war sehr schön. Wie bestellt, ehrlich. Also sehr schön. Aber dafür bist du jetzt offiziell Stoneman. Genau. Stoneman der Kategorie S wie Silber. Ja. Die Silbermedaille. Das heißt, du bist jetzt auch gelistet auf der Webseite, als ich verlinke die Webseite auch mit den mit den Archives, das heißt, da bist du auch gelistet. Also ich glaube, das kann man sich sogar aussuchen, ob man da überhaupt gelistet werden möchte. Klar, manche wollen ja sowas nicht. Ja, eben. Ja. Und ich finde es auch eine schöne Sache. Ja, du kannst ja auch dir einen x-beliebigen Namen da ausdenken, mit dem du da eingetragen werden möchtest. Na, aber ich stehe da halt und finde das halt eine schöne Sache. Und hast du dir auch diesen Pokal geleistet? Hast gesagt, komm, den Pokal will ich auch haben. Also ja, diese Trophäe. Das ist auch noch so eine Anekdote. Ja, ich habe eine Trophäe. Ich habe aber nur einen silbernen Stein mit einem Loch in der Mitte. Den konnte ich halt bei dem Starterpaket dazu buchen. Ja. Und habe mir gedacht, okay, wie auf den Bildern ist halt irgendwie so ein Sockel und da ist halt der Stein drauf mit diesem Symbol vom Merikidi. Ja, genau. Das ist aber halt eigentlich ein Stein, den packst du dir auf den Sockel drauf, wenn du das öfters fährst. Oder, ne? Also ein Sammelalbum, ja? Ja, Genau. Ach so, ja, das kam für mich jetzt aber auch nicht so. Ich dachte, das wäre jetzt so, jo, das wäre jetzt hier die Trophäe, das Ding mit hier 5, 6 Steinen, das Ding drauf, da steht es in der Ecke und sagt, hier, bitteschön. Nee, leider nicht. Das ist leider auf der Seite halt auch nicht wirklich ersichtlich. Irgendwie, das ist nicht mit dem Bild gekennzeichnet. Sie ist halt immer Fotos, wenn, von der Trophäe. Ja, genau. Ne? Und denkst du, oh, das wird die schon sein. Und dann machst du deine Packung auf und hast du nur so einen silbernen Stein mit einem Loch in der Mitte und der Schraube, die noch dabei liegt, vor allen Dingen. Du denkst, ja, also sehr skurril. Aber ich hatte mit den Leuten vom Storeman hinterher noch Kontakt und die haben das so ein bisschen aufgeklärt. Ja, mal schauen. Also ich kann immer noch die offizielle Trophäe bestellen, wenn ich möchte. Ja gut, kostet natürlich auch wieder Geld. Man, so ist das halt eine nette Anekdote. Man hat Erinnerungen jetzt an diesen dann, Stein. Nein. Nicht mal verlieren, gucken, ob ich mir den, ja, mal gucken, ob ich mir den irgendwie im Fahrradkeller irgendwo hinmache. Mal schauen. Eis. Ja, ist okay. Okay, nicht schlecht. Nein, also muss ich sagen, also uns hat das sehr, sehr gut gefallen. Der Jens, der war da völlig begeistert von. Der ist halt wirklich eine Bergziege. Und für mich war es super zu sehen, dass ich es machen kann. Mhm. Wüsste es vielleicht beim zweiten Mal jetzt auch besser einzuschätzen, ja, von den Kräften. Mhm. Was ich vielleicht mit dem Rennrad besser trainieren sollte. Aber letzten Endes unterm Strich bin ich immer noch super zufrieden. Wir beide hatten echt Spaß. Wir haben uns halt immer gegenseitig so ein bisschen aufgezogen. Er war halt am Berg gut, ich in den Abfahrten. Da hatte er weniger Chancen. Okay, das war die Schwerkraft, ich kenne das. Ja, da hatte ich das Grinsen dann halt im Gesicht. Ne? Ich sehe gerade auf der Webseite, also heute sind mindestens 37 Starter unterwegs auf dem Storeman in Merikidi Road. Es gibt insgesamt 1258 offizielle Finisher und 1372 offizielle Fahrten, also 1400 Starter knapp. Nicht schlecht. Jo. Nicht schlecht. Also, nein. Also, ist wirklich eine super Geschichte, die da auf die Beine gezogen haben. Mhm. Also, wer Rennrad fahren mag, der ist da bestens aufgehoben, der kriegt das volle Programm, volle Breitseite, ob er den Storeman macht oder nicht. Die Ecke ist einfach wirklich toll zu fahren. Also fürs Gravelbike gibt es garantiert auch Strecken. Es gibt, ja, ich sag jetzt mal so, viele Wanderwege. Also, okay. Aber psch. Aber es gab ja auch ein paar Kopfsteinpflaster, habe ich gesehen, ne? Ja, in etwas größeren Dörfern halt, im Dorfkern. War es nicht schwierig zu fahren, also halb so wild. Da wird auch vorher im Roadbook drauf hingewiesen. Mhm. Gerade bei Nässe ist das natürlich immer ein Thema, aber so war es jetzt eigentlich, ja, bist halt drüber geruckelt, hattest mal kurz Paris-Roubaix-Feeling für 300 Meter, aber ansonsten okay. Ansonsten war alles gut. Starterpaket Classic hast du ja geshoppt, glaube ich, ne? Genau, Classic mit Stone. Mit Stone, genau. Ach, Upgrade auf Trophäe und Stein jederzeit möglich. Jetzt weiß ich auch, was das bedeutet. Ich ja. dachte schon, was heißt jetzt Upgrade auf Trophäe und Stein? Gut. Gut zu wissen jetzt. Okay, das heißt, man kann natürlich auch das Sparmodell fahren, das ist eine Starterpaket Card. Da kriegt man auch die ja, Karten, man kriegt so ein kleines Armband. Brauchte man das Armband? Wird man erkannt einfach oder ist nur nett, ne? Du erinnerst dich, beim Smugglers Pass hatten wir auch diese Armbänder gekriegt. Ach so, eins war das. Genau. Kannst du wieder um eine Trinkflasche machen oder ums Handgelenk. Also ich mache es irgendwie gerne immer um Trinkflaschen rum. Okay. Und für den Preis finde ich das alles annehmbar. 29 Euro, das Classic-Paket. Ja. Also dafür, was sie da alles anbieten, also jetzt mal abgesehen von dem, was sie hier schreiben, also hier, wie du sagtest, den Starterbeutel, das Roadbook und, glaube ich, ist es schon wert, dass man eine gescoutete Strecke hat, also dass man eine Strecke hat, die man fahren kann, die man vorher bereitgestellt bekommt, die aktuell ist, wo auch die Sperrungen und Baustellen vielleicht sogar dort drin sind, dass man da, ich sag mal, die Strecken-Checkpoints hat, dass man sie auch nicht verfährt, dass man immer noch weiß, oh, man ist auch im richtigen Weg. Finde ich jetzt nicht schlecht. Gut, so ein Schlauch, Multifunktionssuche, eine Trinkflasche, ja, ist okay. Kettenwachs, das ist wahrscheinlich so ein kleines Pröbchen von 30 Cent, kommt geschenkt, ne? Kennt man ja. Ja, aber ne? Immerhin. Immerhin. Aber ich glaube, für eine gescoutete Strecke ist das schon nicht schlecht, da, was sie da anbieten. Allein das wird es wahrscheinlich schon wert sein, die Arbeit, die hatten. Ja, Also die Infotafeln, die sind sehr informativ wirklich, lesenswert. Und dann kriegt man halt auch so ein paar Infos einfach zu der Region. Das gehört ja auch dazu. Ne? Es geht jetzt nicht darum, unbedingt da durchzurauschen. Mhm. Klar, es gibt viele, die das natürlich machen, die auf Gold aus sind. Da habe ich auch keine Zeit zu lesen. Aber also ein bisschen möchte ich auch gerne was von der Gegend wissen. Erzgebirge ist natürlich, klar, Bergbau ist da ein ganz großes Thema früher gewesen. Mhm. Zinnerz und was da alles abgebaut wurde. Genau, und das wird der Grund sein, wollte ich eben gesagt haben, genau, sorry, Bergbau, weswegen es da so wenig Trinkwasserbrunnen gibt. Ich gehe davon aus, dass das muss eigentlich der Grund sein. Ich glaube, wir haben einen Trinkwasserbrunnen auf der ganzen Strecke gesehen. Mhm. Ja, bei Komoot habe ich da nichts gefunden. Die haben irgendwelche komischen Salze da abgebaut, die da rausgeschwemmt werden. Das ist nicht besonders gut für das Grundwasser, wenn man das da rauspumpt, glaube ich. Nee, ich glaube, Kali und sowas alles. Da waren jetzt nicht mehr in Kali-Bergwerke. Sobald ich mich erinnere. Also die Geschichte vom Bergbau ist da auch überall allgegenwärtig. Mit Loren im Dorfkern. Man fühlt sich zu Hause, ne? Man fühlt sich direkt zu Hause, oder? Ja, irgendwie so ein bisschen an Ruhrgebiet, ja. So schön wie im Pott, ne? Ja, oder halt auch diese ganzen Nussknacker-Geschichten, diese geschnitzten Figuren, die kommen ja auch daher. Ach, diese Räuchermännchen, glaube ich, auch, ne? Diese Stinkemännchen da. Das kann sein. Also diese, ich sag jetzt mal, Erzgebirgskunst ist schon sehr skurril irgendwo, ein bisschen kitschig, aber die findet man da halt überall. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch irgendwo den größten Nussknacker der Welt. Ich meine, der ist, glaube ich, 12 Meter hoch, der steht da irgendwo. Ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen kulturelles Geplänkel da unten, was man so ein bisschen mitnehmen kann. Klar, Land und Leute kennenlernen, ne? Ja, und das gehört für mich halt auch dazu. Ne? Man will ja Kultur machen. Will ja nicht, wie du sagst, einfach durchrauschen und sagen, komm, nach mir die Sintflut, und will ja auch ein bisschen mitbekommen, wo man durchfährt. Will was zu erzählen haben, irgendwann mal seinen Enkel, ne? Eben. Na, ja, also klar. Also du kannst das komplett sportlich nehmen, durchpflastern, wenn du Lust hast. Und ich bin ja so ein Außengenussfahrer, wie du weißt. Ich würde ja auch überall anhalten, wo es schön ist, sagen, oh, ist das schön. Lass uns mal ein bisschen gucken, lass mal anfassen, lass mal den 12 Meter Nussknacker angucken, auch wenn es 3 Kilometer Umweg ist. Ich hätte mal angeguckt. Ja, ich glaube, der liegt ziemlich nah an der Strecke. Kann sein, dass wir auch direkt dran vorbeigefahren sind. Also vielleicht war so groß, irgendwo siehst du öfters mal Nussknacker. Nein, aber also ich mache ja halt auch gerne mal Fotos, wie du weißt. Ja, genau. Und wenn du dann irgendwo oben auf einer Kuppe stehst und du hast diese Fernsichten, für mich als Flachländler ist das halt nicht so gang und gäbe und das ist einfach nur schön. Ne? Du hast die Rapsfelder da noch blühen gehabt, während die hier im Ruhrgebiet, beziehungsweise ja in unserer Region hier schon am Verblühen waren. Und du hast den Duft in der Nase und die Wälder, die kommen mit ihrem harzigen Geruch rüber. Es ist ein Traum. Herrlich. Das liebe ich auch. Ich liebe lieber mehr Nadelwälder als irgendwelche Blattwälder, weil ich bin so stark allergisch. Kuschelweise bei Nadelwäldern habe ich kein Problem damit. Deswegen wäre meine Idee. Ja. Dann viel Spaß. Gerade nicht, ich pausiere gerade etwas länger. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Ja, leider. So, du bist ja der Silverstone Man. Der Silverstone Man, Mensch, das hört sich echt toll an. Ich glaube, das können jetzt eigentlich alle machen dieses Jahr, weil ehrlich, jetzt so Touren kann man machen, denn alle anderen Veranstaltungen sind ja eh ausgefallen. Ne? Gibt keine Veranstaltung dieses Jahr oder so gut wie keine. Gut. Sorry, Ante, natürlich gibt es Veranstaltungen. Er macht natürlich auch sein Wetterau. Sorry, Ante, ich wollte es nicht unterjubeln jetzt. Also es gibt Veranstaltungen, aber natürlich weit, weit weniger als letztes Jahr. Also keine Großveranstaltung, aber wer sowas jetzt natürlich vermisst, der kann natürlich sowas jetzt fahren. Wer also das Fahren vermisst nach schönen Strecken, der sollte sich den Stoneman Mirikiri auf jeden Fall mal anschauen. Hört sich interessant an. Letzten Endes, sehr spannend an. Unterm Gravelbike kannst du auch dünnere Reifen draufschnallen. Dann hast du ein ähnliches Feeling. Also wer da Bock drauf hat, der Jens übrigens auch, der hatte auch noch nicht sein richtiges Rennrad, der hat einfach sein Gravelbike genommen, dünne Reifen drunter, ging auch, war auch kein Problem. Also wer das, oder für wen das eine Alternative ist, mal zum Graveln und einfach eine tolle Landschaft erleben möchte, dem sei das echt ans Herz gelegt. Also ist eine Erfahrung wert. Also ich werde wahrscheinlich da auch noch lange von zehren, weil ich es so schön fand. Und ja, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch ein zweites Mal machen würde. Ich wollte gerade fragen, machst du noch einen Hero? Weil wer mehr als einmal fährt, ist ein Hero. Und der wird extra ausgezeichnet für eine Sonderauszeichnung. Ja, klingt toll, aber wahrscheinlich klicke ich dann auch wieder irgendwas Falsches an und habe dann nur so einen halben Stein oder so, keine Ahnung. Nee, klar, also, die Stein, der sich im Wasser auflöst, ja, okay. Also momentan bin ich damit erstmal durch, tatsächlich. Okay. Und verlagere jetzt mein Fahren wieder so leicht Richtung Gravel. Es ist noch zu geschehen. Ja, verstehe ich, dass du deine Fahren nach Gravel-Fall wieder stark verlegst. Also wenn ich so ein Geschoss unterm Arsch hätte wie du jetzt, würde ich es auch verlegen. Alter Schwede, wie ich das gesehen habe, was du da geschafft hast. Da werde ich ja lila vorneid. Nee, ich hätte es lila genommen. Ich hätte es lila genommen. Meine nee. Persönlich, doch. Geil. Also ich habe es ja mittlerweile halt auch in lila gesehen und vor Ort, ja? Es ist mir, also ist geil, ist eine geile Farbe, ist mir aber für mich persönlich zu weiblich. Ach komm. Es hat was, wenn man da Fotos sieht, aber wenn du es echt siehst, also nee, für mich passt Evil Green. Zu weiblich sagst du, ja. Okay. Ja. Aber ist halt Geschmackssache. Ja, wovon sprechen wir? Mensch. Thema Nummer zwei. Ich wusste es, wir machen noch ein Thema auf. Ha, ich wusste es. Mir fällt es gerade ein, wo du gesprochen haben. Und du hast, wann hast du es abgeholt diese Woche? Letzten Freitag. Hammer, ja, geiles das Ding. Willst du es sagen? Boah. Wenn ich das sage, dann hört sich immer blöd an. Sag du. Ja, der liebe Tom hat sich mal was geleistet. Der hat mir ein bisschen was gespart. Der hat seine Familie ein bisschen hungern lassen. Hat das Licht abgeschaltet, wenn es nötig war. Lass mich lieber sagen, hör auf. Hat Strom abgeschaltet. Hat drei von seinen 57 Fahrrädern verkauft, um sich ein neues zu leisten. Der hat sich jetzt das 38. Fahrrad gekauft. Ein super geiles Rose Backroad. Hammerteil in Evil Green heißt das? Evil Green mit einer SRAM Force Schaltung. Ist das eine Zweifach? Ja, ne? Ist eine Zweifach. 2x11 mit einer 1138er, ne? Habe ich, glaube ich, gesehen. Zwölffach. Alles klar, gut. Okay, dann hast du noch länger Strom gespart. Ach, die E-Tap. Ich gehe kaputt, ey. Da hat die E-Tap. Ach stimmt, das war ja natürlich klar, die Updates. Ha. Ja, das war die Geschichte. Ja, da ist nicht so einfach, ja Leute, man kauft sich ein Fahrrad und setzt sich drauf und fährt los. Nein. Doch, bin ich, aber ja, funktioniert ja alles. Natürlich, alles funktioniert, aber dann kommt man so in die Bretagne und sagt, lass mal ein paar Updates fahren. Das ist ja wie Windows, Microsoft. Erst mal ein paar Updates fahren, 3 Stunden lang und dann... Ja, man liest halt im Vorfeld, ja, du kannst mit der App so einiges ansteuern und personalisieren. Ja, dann guckst du natürlich rein in die App, ne, was die so kann. Und dann steht, genau. Mach ein Update, ne? Ja, mach ein Update. Mach ja, ich. Klar, klick. Ist ja kein Problem. Ja, und dann hast du halt vorne links Update drauf, hinten rechts noch nicht oder umgekehrt und denkst dir. Das ist ein Alu-Rahmen, dauert ein Update schon mal länger, ne? Ist kein Alu. Ja, ich weiß, ich wollte es nur hören von dir. Ich wollte es nur von dir hören. Und also ganz komisch. Also habe ich an dem Abend dann auch nicht mehr hingekriegt. Aber, okay. Fahrrad stand natürlich in der Wohnung. Wo sonst? Ja, wo denn sonst? Also neben dem Bett natürlich, ne? Geht ja gar nicht. Frau war auf der Couch. Nein. Und ich gucke am nächsten Morgen rein und dann waren auf einmal die Updates drauf. Frag mich nicht, wie. Ich habe die Logik jetzt nicht verstanden, weil ist ja aus. Das ist manchmal ein Tipp unter uns IT-Leuten. Fass mal nichts an und wart mal kurz ab. Manche selbstheilenden Kräfte, also Computer sind auch nur Menschen, ne? Die haben manchmal einen schlechten Tag und manche sind schneller, manche brauchen länger in der Schule, manche sind was schneller in der Schule. Ich hatte Kontakt mit jemandem von SRAM und es ist wohl tatsächlich ein Bug in der App, weil das Update ist drauf, es wird auch signalisiert, jeweils an den Komponenten, wenn die Diode am Ende grün blinkt. Nur in der App wird noch die alte Version angezeigt. Mhm. Ist aber die neue schon drauf. Also das ist noch so ein Bug in der App gewesen. Ah, okay, also noch. So habe ich es verstanden. Jetzt ist alles drauf. Not a bug, it's a feature, okay. Ja. Das heißt, also hast erstmal Updates gefahren und du hast jetzt eine 2x F SRAM ETAP. Voll elektronisch. Und geil. Ne? Ja, leider ja. Leider geil. Boah. Also, es ist schon wirklich ein Geschoss. Also ich war sehr überrascht, dass das schon fast Rennrad-Feeling hat auf den Strecken. Das Ding hat einen Vortrieb, hätte ich jetzt so in der Form für ein Gravelbike einfach nicht erwartet. Und, ja, das kommt ja schon mal, also merkst du das an der stark veränderte Geometrie vielleicht? Also ich habe auch gerade so einen Renner im Keller. Das ist das was ganz anderes als das, was ich bis jetzt gefahren bin. Aber das habe ich jetzt nur dann festgemacht, weil es die komplett andere Geometrie ist, komischerweise. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also die Geometrie ist glaube ich, gar nicht zu meinem Vorgänger so anders. Mhm. Aber ich merke trotzdem jeden Pedaltritt nach unten, wie die Kraft wirklich komplett in das Bike schießt und das ist so eine unbändige Energie, die man da spürt. Ja, das also kommt jetzt von Stoneman natürlich. Ne? Also wer steinemäßig da reintritt, dann müssen nur Felsen rauskommen. Ne? Ist klar. Ja, das habe ich schon mal gehört. Vortrieb kommt nur von den Beinen. Okay, habe ich verstanden. Läuft. Nein, also ich merke es einfach. Die Agilität, die Geschwindigkeit, die ist super. Also du hast halt die Chance, den Vorbau innerhalb, glaube ich, von 14 Tagen auch nochmal zu tauschen, kostenlos, wenn der zu kurz oder zu lang ist. Mhm. Und ich habe mich draufgesetzt und das passt wie angegossen. Die Sattel haben mir den Sattel vom Werk aus, oder? Sattel, klar, ich konnte das Bike jetzt nicht konfigurieren großartig. Mhm. Musste den Sattel jetzt nehmen, der drauf ist. Der ist super. Also gibt keinen Grund, den jetzt erstmal zu tauschen. Also außer alle wäre jetzt Arsch. Ich setze mich auch überall drauf, passt komischerweise. Also, also ich habe selten Probleme. Ich meine, ich habe immer schon gesagt, Terry ist gut. Mhm. Habe ich halt auch zwei Stück von. Da schmerzt es irgendwann mal so ein bisschen. Das hört dann irgendwann wieder auf. Aber ich habe das Rad jetzt halt vom Bocholt hier nach Essen überführt und direkt die graveligsten Wege genommen. Okay. Und hinterher ist mir aufgefallen, den Sattel habe ich gar nicht gemerkt. Nicht ansatzweise. Okay. Also das war dann schon so ein Zeichen für mich, so schlecht kann der nicht sein. Und so von Härte, also gerade so Gravelbikes, also wie gesagt, ich habe auch ein Testbike, das ich damit abgebe, ist knochenhart. Wie ist das, Backroad? Ist das vom Fahrgefühl ja auch ein bisschen flexend, oder? Ja, dadurch, dass sie ja das Design so gemacht haben von der Sattelstütze, dass der Rahmen so ein bisschen, ja, abgeschrägt ist, hast du halt eine längere Sattelstütze. Dementsprechend merkst du wirklich die Federung. Ist es ohne dieses Flexen, das merkst du, ja. Okay. Also das merkst du richtig deutlich. Also so mancher Huckel, merkt man, ja. Ja, der wird einfach weggebügelt. Also ich glaube, da ist denen ein richtig gutes Bike gelungen. Aber 2x12. 12 finde ich ja schon geil, interessant. Ja, ich persönlich würde es einmal fahren, aber gut, das ist Geschmackssache. Zweimal. Ja, das ist immer die Frage, was du damit machen willst. Ne? Das ist es halt, ja. Ich kann damit wo? Jetzt, ja. Ne? Genau, ich kann jetzt damit diverse Rennen fahren, querfeld ein und über Stock und Stein, habe aber trotzdem alle Möglichkeiten fürs Bikepacking mit so viel Anbaumöglichkeiten. Ja, das sowieso. Ich finde, meine persönliche Meinung, also ich habe es auch bei dir kommentiert. Also für mich wäre es ehrlich gesagt auch gerade die erste Wahl, weil allein schon fürs Bikepacking ist das Ding doch eigentlich ideal. Das hat 1000 Schrauben. Überall kannst du was festschrauben. Also ich glaube, 3 Flaschenhalter mindestens hat er nicht oben drauf auf der Oberrohr nicht. Auch, ne? Ja, hast du auch noch? Ja. Also ich glaube, 5 Stellen zum Flaschen drauf packen. Und Gabel alleine. Vorne auch noch. An der Gabel 3 Schrauben jeweils. Das ist super. Das ist hört sich klein nicht an, aber bei jedem Rad, wo das nicht dran ist, vermisse ich das. Allein schon, um meine Taschen vorne festzumachen. Oder wenn man es braucht, noch ein paar Flaschen festzumachen. Also ich liebe meine Taschen. Ergonomie schmeiße ich da hinweg beim Bikepacking, aber meine Taschen liebe ich vorne tief an der Gabel befestigt. Die merkst du überhaupt gar nicht. Ich will alles an der Gabel festmachen. Ja, vor allen Dingen halt auch das ganze Cockpit ist sehr, sehr clean, ne? Mhm. Mit der elektronischen Schaltung. Also die Züge verschwinden so dezent. Ich wollte gerade fragen, hast du auch außenverlegte Züge oder hast du schon Inline? Ja, sorry, elektronisch, ja. Ist alles ganz, ganz clean. Und das ist halt das Schöne daran, ne? Ja, und als SRAM, ne? Also ich stehe ja auf die SRAM-Dinger. Allein schon nicht wegen den 1000 Kabeln, die da überall durchgehen, die lang, sondern einfach nur Clip, die Akkus drauf und die kannst du auswechseln. Und obwohl wir manchmal wieder sagen, ja, die, die, die Akkus gehen schon mal kaputt, die Halterungen gehen kaputt oder sowas. Da legt man sich einen Akku vor Ort an und ist gut, ne? Ja, also das ist für mich halt noch im Rahmen, noch akzeptabel. Ja. Und ich hatte jetzt auch kein Problem halt von Shimano, die Schaltvorgänge umzuzwitschen für mich im Kopf. Problem, finde ich. Habe ich auch. Ich habe auf einem Gravelbike habe ich eine Gear X und auf dem anderen habe ich eine Apex. Das sind drei Schaltvorgänge. Einmal guckst du komisch und denkst, wieso geht das nicht? Ah, ist okay. Ne, du bist auf einer GX, du musst den ganzen Hebel schalten. Ne? Ist halt so. Ja. Das ist wie beim Auto, Gangschaltung oder Automatik. Genau das gleiche. Das heißt schnell raus. Ja. Glückwunsch. Deswegen, also mein erster Eindruck ist top. Glückwunsch, schönes Ding. Demnächst auch auf dem Blog mal zu lesen, was dabei so rauskommt. Mal schauen. Wann schreibst du was dazu demnächst noch? Einen kleinen Bericht? Ein bisschen muss ich noch fahren. Erstmal fahren. Glückwunsch. Dann wird es bald zu lesen sein. Ja, danke. Sehr schön. Sehr schön. Ja, endlich fahren. Du darfst fahren. Ich mache eine lange, lange Pause zum Fahren. Ich fahre erstmal nicht. Gut. Ja, schade auch. Unschön. Ja, also Mika hat's erwischt. Ich bin ein paar Wochen, falle ich jetzt aus, wegen einer kleinen keine Verletzung im Bein. Da falle ich jetzt erstmal ein paar Wochen mit aus. Mit einer Thrombose, nicht zu spaßen. Also Leute, wenn ihr Schmerzen im Bein habt, geht zum Arzt. Kann ich nur empfehlen. Geht zum Arzt. Das hätte anders ausgehen können. Bei mir auf jeden Fall. Ich kann von Erfahrung sprechen. Also die Verletzung, die ich bekommen habe, Thrombose, rechten Bein, Wade, Innenvenen, kann zur Lungenembolie führen. Hätte meine Ärztin mich nicht in die Klinik geschickt, hätte es schlimme Folgen gehabt. Also kleiner Disclaimer zu euch, geht zum Arzt, wenn euch was wehtut, verdammt nochmal. Ich hab's gemacht und jetzt falle ich aus für ein paar Wochen, Monate. Schauen wir mal, wie lustig das so wird. Da habe ich mehr Zeit zum Podcasten und zum Bauen in der Werkstatt. Ich darf viel in der Werkstatt wieder basteln an den Fahrrädern, die ich hier habe. Ich habe jede Menge Testmaterial wieder bekommen, freue mich auch drauf, das nicht ausfahren zu dürfen gerade. Kistenweise Testmaterial. Jetzt darf ich erstmal schrauben in der Werkstatt. Das wird lustig. Jo, Zeit ist um. Ja. Der Pieper läuft. Zeit ist um. Danke dir für den Stoneman, kleinen Bericht. Ja, sehr gerne. Kleine Bericht ist gut. Das war ein ausführlicher Bericht. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mal wieder Spaß gemacht. Alle, die uns zuhören wollen, ihr findet uns nicht nur auf der Homepage, ihr findet uns auch bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Pocket Casts, auf YouTube, bei Audio Now, bei Podimo und in archive.org. Überall sind wir vertreten. Zuhörerschaft wird immer mehr. Beeilt euch, bald sind keine Tickets mehr frei zum Zuhören. Nein, Spaß beiseite, es können auch ein paar tausend Leute zuhören. Also, es macht Spaß mit euch. Kommentiert fleißig weiter und dann hören wir uns zum nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal. Ich habe wieder gesagt, ein bisschen Zeit und demnächst wird es wahrscheinlich eine kleine Diskussion, eine Meta-Diskussion geben über Umsteiger von Mountainbike zum Gravel. Wer macht das überhaupt? Warum macht man das und wie macht man das? Hoffe, sind wir viele mit dabei. Dann bis zum nächsten Mal. Mein Gast war heute wieder der Tom. Danke dir, Tom. Ja, vielen Dank, Pascal. Ich bin der Pascal, genau. Es ist noch der 14. Juni 2020. Bis zum nächsten Mal. Das war Gravel Podcast Nummer 11. Tschüss. Tschüss.